Yes, yes, yes, life is good. Das Leben ist gut. Morning. Guten Morgen. So we talked about the work of the Holy Spirit in the life of a believer. Wir haben über das Werk vom Heiligen Geist im Leben eines Christen geredet. Let's talk about another thing. Aber jetzt werden wir über etwas anderes reden. Acts 1 verse 8. Schau in Apostelgeschichte 1:8. Actually, this is a really interesting scripture. Und das ist ein sehr interessanter Vers. I discovered this in 82 in Bible school. Ich habe diesen Vers im Jahr 82 in der Bibelschule entdeckt. When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also was tut der Heilige Geist im Leben eines Christen? Equips him for service. Er rüstet ihn für den Dienst aus. It enables you to serve Jesus and be a witness for Christ. Er befähigt dich, Jesus zu dienen und ein Zeuge für Christus zu sein. Well, Rainer, that's obvious. It's in the Bible. Why did you discover that in Bible school in 82? Nun, Reinhard, das ist offensichtlich, das steht ja in der Bibel. Warum hast denn du das an der Bibelschule im Jahr 82 entdeckt? Und da ist, was ich entdeckt habe. Daniel already knows that. Es nimmt mich Wunder, ob das Daniel schon weiß. Daniel, do you know? Daniel, weißt du? Witness also means martyr. Dass das Wort Zeuge auch Märtyrer heißt. So the Holy Spirit gives you the power to die the death of a martyr. Also der Heilige Geist gibt dir die Kraft, als Märtyrer zu sterben. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? So the Holy Spirit enables us to be witnesses for Jesus even unto death. Also der Heilige Geist befähigt uns, Zeuge zu sein für Jesus sogar bis in den Tod. That's why it makes no sense why people try to witness for Jesus without the Holy Spirit. Und deshalb macht es keinen Sinn, dass Leute versuchen, von Jesus zu reden ohne den Heiligen Geist. Allow his apostles to do. Weil Jesus hat es seinen Jüngern nicht erlaubt, das zu tun. Go until the Holy Spirit, the promise had come. Sie waren nicht erlaubt zu gehen, bis der versprochene Heilige Geist gekommen ist. Because Jesus knew that the disciples couldn't do it without the Holy Spirit. Weil Jesus wusste, dass die Jünger es nicht tun konnten ohne den Heiligen Geist. Guys walked with Jesus for 3.5 years, day and night. Und diese Männer waren für 3 Jahre Tag und Nacht mit Jesus unterwegs. And they could not be witnesses without the baptism or receiving the Holy Spirit. Und sie konnten keine Zeugen sein ohne den Heiligen Geist, ohne diese Taufe im Heiligen Geist. Why do you think that you can? Und wieso glaubst denn du, dass du kannst? You can. Du kannst das nicht. We need the Holy Spirit to be equipped to serve Jesus well. Wir brauchen den Heiligen Geist, um gut ausgerüstet zu sein, um Jesus gut zu dienen. And next thing the Holy Spirit does in the life of a believer. Da gibt es noch etwas, was der Heilige Geist im Leben eines Christen tut. Makes something grow really beautiful. Er macht, dass etwas Wunderschönes wächst. Galatians 5:22. Galater 5:22. But the fruit of the Spirit is love. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. I don't believe there are 9 fruits of the Spirit. Schaut, ich glaube nicht, dass es 9 Früchte des Geistes gibt. Some people say the fruit of the Spirit is love, then it is also joy, it is also peace, it is long suffering. Schaut, ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude und Frieden und Langmut und so weiter. I don't believe that. Aber das glaube ich nicht. And I tell you why I don't believe that. Und ich sage euch, wieso ich das nicht glaube. It says the fruit and it does not say the fruit. Weil erstens, es sagt hier die Frucht und nicht die Früchte. Secondly, it doesn't say is. It doesn't say are, it says is. Und dann zweitens sagt es nicht sind, sondern ist. So I believe it's the Spirit of God inside of you that makes love grow. Also ich glaube, dass es der Heilige Geist in dir ist, der macht, dass die Liebe wächst. Love is the fruit of the Spirit. All the other 8 things are an expression of love. Weil Liebe ist die Frucht des Geistes und all die anderen Dinge sind ein Ausdruck dieser Liebe. If you truly grow in love, you will always be joyful. Wenn du wirklich in dieser Liebe wächst, dann bist du immer mit Freude. Und dann hast du Friede. Be patient. Und dann hast du Langmut. Be kind. Und Freundlichkeit. These things are nothing else but an expression of the fruit of the Spirit growing inside. Also all diese Dinge sind nichts anderes als der Ausdruck dieser Frucht der Liebe, die in dir wächst. Do you know, here is this is something that kind of shocked. Und wisst ihr, da ist etwas, was mich sehr schockiert hat. Traveled to Thailand some years ago. Als ich nach Thailand gereist bin vor ein paar Jahren. My wife and me love Thailand. Meine Frau und ich lieben Thailand. It was honestly one of our favorite vacations. Es war wirklich eines unserer Lieblingsferienorte. I think one day we'll take Daniel there. Und eines Tages werden wir mit Daniel dorthin gehen. He's claiming it already. Er nimmt es schon in Anspruch. It's a really, really wonderful place. Es ist ein wunderschöner Ort. But do you know what was shocking? Aber wisst ihr, was schockierend war? That the Buddhists are nicer people than most Christians that I've. Dass die Buddhisten nettere, freundlichere Leute sind als die meisten Christen, die ich getroffen habe. Debbie was shocked by. Und Debbie war so schockiert von dieser Realität. Is that. Wieso denn? Why are so many Christians so mean? Wieso sind so viele Christen so gemein? Because they've never allowed the Holy Spirit to grow the fruit inside of. Weil sie es dem Heiligen Geist nicht erlauben, dass er diese Frucht der Liebe in ihnen wachsen lässt. Spirit to make love grow. Weil das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, dass diese Frucht in dir wächst. But I really want him to make it grow, but he doesn't do. Ja, aber ich möchte ja, dass er es wachsen lässt, aber er macht es nicht. Two things. Zwei Sachen. Opportunity. Möglichkeit. And surrender. Und Hingabe. So as you surrender to the Holy Spirit, he will make love. Wenn du dich dem Heiligen Geist hingibst, dann wird er machen, dass diese Liebe wächst. As he gives you opportunity, you can't run from it. Und er gibt dir Möglichkeiten, also das heißt, du kannst davon rennen. What does that mean? Und was heißt das? I don't like these people. I'm gonna work somewhere else because I don't like these people. Ich mag diese Leute nicht. Ich will an einem anderen Ort arbeiten. So you are running from an opportunity to grow in love and then you wonder why love doesn't grow in you. Dann rennst du weg von dieser Möglichkeit in der Liebe zu wachsen und dann wunderst dich, warum diese Liebe nicht in dir wächst. Every time when you're together for people that you find it hard to be with. Und jedes Mal, wenn du zusammen bist mit Leuten, mit denen du es hart findest, zusammen zu sein. Remember two things. Dann erinnere dich an zwei Sachen. I have the opportunity. Du hast nun die Möglichkeit, in Liebe zu wachsen. Und während du dich dem Werk vom Heiligen Geist hingibst, wird er die Liebe in dir wachsen lassen. Ah, das war eine gute Lektion, oder? Daniel mochte sie. Okay, wir sehen uns morgen.